10. Mai 1941 hörte er das Dröhnen der Motoren. Er hatte den Friedenswillen noch lange nicht verloren. Als Gefolgsmann des Führers versuchte er, sein Volk zu retten. Doch Churchill wollte ihn nicht hören und legte den Helden in Ketten. 46 Jahre im Kerker der Sieger, die Freiheit sah er niemals wieder. Ein Schicksal, das unser Herz berührt, gebt ihm die Ehre, die gebührt. Deutschland auszurotten, das war alles, was Churchill wollte. Er entfachte einen Krieg, der Deutschland überrollte. Den Krieg hätten sie verhindern können, hätten sie versucht auf Hess zu hören. Doch der Sprachrohr der Juden wollte nur das deutsche Volk zerstören. 46 Jahre im Kerker der Sieger, die Freiheit sah er niemals wieder. Ein Schicksal, das unser Herz berührt, gebt ihm die Ehre, die ihm gebührt. Nach dem Krieg zerrten sie ihn vor's Nürnberger Gericht, eine jüdische Hetzjagd. Doch Gerechtigkeit, die gab es nicht. Kriegsverbrechen und gemeinsamer Plan, Verbrechen gegen die Humanität, unfassbare Lügen. Doch für Rudolf, es war es zu spät. 46 Jahre im Kerker der Sieger, die Freiheit sah er niemals wieder. Ein Schicksal, das unser Herz berührt, gebt ihm die Ehre, die ihm gebührt. Er spürte, wie kein anderer des Siegers Gerechtigkeit in ihrem Verhalten war nicht eine Spur von Menschlichkeit. Und so vergingen die Jahrzehnte, ohne dass die Strafe Sinn gemacht. Und damit niemand mehr die Wahrheit erfährt, wurde er von Engländern umgebracht. 46 Jahre im Kerker der Sieger, die Freiheit sah er niemals wieder. Ein Schicksal, das unser Herz berührt, gebt ihm die Ehre, ihm gebührt. Doch ewig lebt des Helden Geist, auch wenn Lügen uns umhüllen. Durch uns wird sich sein Märtyrium doch noch erfüllen. Blutige Rache, das ist und bleibt unsere heilige Mission. Ewig ehren wir Rudolf Hess, unseres Volkes größten Sohn. 46 Jahre im Kerker der Sieger, die Freiheit sah er niemals wieder. Ein Schicksal,